Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Nur etwa 1% des Umsatzes im Lebensmittelhandel wird derzeit online gemacht. Und nach Angaben des Fachmediums Lebensmittelzeitung betreibt bislang niemand in Deutschland das Geschäft profitabel. Der stationäre Handel profitiert vom eingeübten Kaufverhalten. Wir wollen Lebensmittel real sehen, anfassen, vielleicht dran schnuppern, bevor wir sie kaufen. Manch einer kauft noch direkt beim Fleischer des Vertrauens, beim Bäcker oder beim Gemüsehändler in der Nachbarschaft. Die meisten Lebensmittel aber werden in den Supermärkten verkauft. Und dort stellt man sich darauf ein, dass die Online-Konkurrenz größer wird und dass sich das Kundenverhalten ändert. Der Supermarkt wird digitaler, Online- und Offline-Handel wird vernetzt. Aber auf uns soll das nicht als datengesteuerte und berechnete Konsumwelt wirken, sondern im Gegenteil, es soll zum sinnlichen Erlebnis werden. Jessica Sturmberg war im Supermarkt der Zukunft in Köln. Eine Art Showroom des GS1 Innovationszentrums für Händler, in dem Zukunftstechnologien des Einzelhandels vorgestellt werden. Toni, was könnte ich kochen? Lass uns mal schauen. Rucola-Pesto klingt gut. Toni, habe ich alle Zutaten dafür im Haus? Warte, ich prüfe. Hier fehlen einige Zutaten. Toni ist der Sprachassistent, der mit allen Geräten im Smart Home vernetzt ist und den Überblick hat. Er weiß, was noch fehlt für die am Abend geplante Pasta mit dem Rucola Pesto. Der intelligente Sprachassistent kann es entweder direkt bestellen oder ermitteln, in welchem Supermarkt die Zutaten zu kaufen sind. Eine Szene aus einem computeranimierten Video, das uns die Zukunft des Einkaufens zeigen will. So oder so ähnlich könnte es in vielen Haushalten bald ablaufen, in denen es digitale Sprachassistenten sowie intelligente, mit Kameras ausgestattete Kühlschränke oder andere smarte Haushaltsgeräte gibt. Das ist die Vision im Kölner Supermarkt der Zukunft. Für Efe Kurak, Berater im Innovationszentrum, ist der nächste Schritt hin zu dieser Vision, erst einmal den On- und Offline-Handel miteinander zu verschmelzen. So dass man im Prinzip nicht merkt, auf welchen oder in welchem Kanal ich mich gerade bewege, weil alles ineinander übergeht. Das heißt, ich kann unterwegs genauso das gleiche Produkt einkaufen wie am Regal selbst. Zu den gleichen Konditionen, sodass beispielsweise, wenn ein Produkt im Laden nicht vorrätig ist, es mit einem Klick auf dem Smartphone und ohne Aufpreis nach Hause nachgeliefert wird. Oder online bestellte Ware kann im stationären Handel reklamiert werden. Für den Kunden ist alles eins und so wird es auch präsentiert. Auch wenn im Hintergrund natürlich unterschiedliche Systeme laufen, aber Frontend zum Kunden erscheint alles als ein Unternehmensauftritt. Alles, was im Supermarkt der Zukunft vorgestellt wird, hat eine Grundvoraussetzung. Der Händler kennt mich, beziehungsweise sein System hat meine Daten. Mindestens die wichtigsten: Name, Alter, Geschlecht, Wohnort, Zahlungsweg, die ich in einer App angegeben habe. Außerdem werden meine Einkäufe bei diesem Händler erfasst. Sie gehen dort regelmäßig einkaufen, haben die App runtergeladen, sind registriert und haben eingewilligt, dass sie eben genau in diese Kommunikation mit dem Händler eintreten. Erklärt Berater Efe Kurak. Das System baut auf künstliche Intelligenz, die aus den Daten und meinem Einkaufsverhalten fortan immer weiter lernt. Welcher Typ bin ich? Auf welche Angebote springe ich an? Mithilfe dieses Wissens wird der Supermarktbesuch individualisiert. Und das beginnt am Eingang gleich mit einer Nachricht auf dem Smartphone. Sie haben jetzt gerade beim Hereinkommen, Sie sind ja registriert, die App funktioniert, haben Sie jetzt ein individualisiertes Angebot, eine Promotion, ein Coupon bekommen. 30% Rabatt auf eine Bio-Seife, ganz nach den persönlichen Vorlieben. Der Rabatt lockt später zu den Hygieneartikeln, vorher geht es aber erst zu den Teigwaren. Auf den ersten Blick sieht der Supermarkt der Zukunft nicht so viel anders aus als heute. Frisches Obst und Gemüse am Eingang, dahinter die Regalreihen mit den Konserven, verpackten Waren, Wasch- und Hygieneartikeln. Es gibt einzelne Bildschirme an den Regalenden. Die technische Revolution im Supermarkt ist eher unauffällig. Sie wird deutlich dadurch, dass viele Informationen digital zu mir kommen. Auf das Smartphone, zum Beispiel, in welchem Regal ich die Spaghetti, Spülmittel oder Kekse von meiner Online-Einkaufsliste finde. Produktinformationen stehen nicht mehr kleingedruckt auf der Verpackung, sondern sind über QR-Codes auf dem Smartphone abrufbar. Die Nudeln liegen nicht nur einfach im Regal vor mir, sondern sind daneben fertig für das Auge angerichtet mit Soße, Käse, Kräutern und Wein. Vorschläge für Rezepte, Weinauswahl, es soll nach Pasta duften und mich animieren. Das sind nicht die einzigen sinnlichen Erfahrungen, die mich emotional ansprechen und weiter in den stationären Laden locken sollen. Es wird auch spielerisch. Ich kann Ihnen auch ein spielerisch. Anderes Beispiel zeigen, wenn das interessiert. Das war zum Beispiel, hier geht es um das Thema Augmented Reality, also das Verschmelzen von realer und virtueller Welt. Das heißt, Sie haben hier eine Kamera, die Sie aufnimmt, die Umgebung aufnimmt, aber gleichzeitig mit virtuellen Inhalten mischt. Okay, das heißt, die Kamera kann erfassen, ob ich jetzt gut drauf bin oder schlecht drauf bin. Mhm. Ich schaue einmal kurz auf eine Kekspackung, die wird auch eingescannt und gemäß... Ja, hier ist eine Aufforderung, halte die Packung hoch, das machen Sie und dann... Und dann kriege ich gleich ein Rezept. Genau. Nochmal ein Kundenerlebnis im Zuge der Gamification, also spielerisch sich an Produkte zu nähern. Und vielleicht sind da genau die ein, zwei Produkte drauf, die Sie auch nicht auf dem Einkaufszettel hatten und können dann nochmal zusätzlich Kaufimpulse generieren. Also jetzt habe ich schon was gekauft in meinem Warenkorb, was ich eigentlich ursprünglich gar nicht wollte. Zum Beispiel. Genau, und das sind genau die 70% der Kaufentscheidungen, werden am Regal gefällt. Also auch Sachen, die nicht geplant sind. Gerade hier in dem Bereich Impulsware, also Süßware, die klassisch von Impuls getrieben wird, führt eben dazu, dass Sie Sachen auch einkaufen, die ursprünglich nicht geplant waren. Es geht aber nicht nur um Erlebniseinkauf. Auch mehr Effizienz für Händler und Käufer ist ein entscheidendes Kriterium. Und dazu gehört langfristig Kassen und damit letztlich die Kassierer abzuschaffen. Dazu scanne ich selbst die Waren mit dem Handy oder einem Scanner, den es am Eingang gibt, bevor ich sie in den Einkaufswagen lege. Das Ganze wird per Chip am Ausgang noch einmal kontrolliert. Also Sie haben im Prinzip direkt bezahlt. Ihr Checkout ist nicht an der klassischen Kasse mit Anstehen und so weiter, sondern Sie sind wieder rausgelaufen. Ihre ganzen Details sind ja hinterlegt. Erläutert Innovationsberater Efe Kurak. Und dann zeigt er noch ein Beispiel für die Verschmelzung von On- und Offline für all diejenigen, die es nicht rechtzeitig zu den Öffnungszeiten des Supermarktes schaffen und möglicherweise auch nicht wissen, wann sie zu Hause sein werden. Es wird online bestellt und vor Ort in einer gekühlten Packstation neben dem Supermarkt abgeholt. Und Einkaufen ist heute an jedem Ort und zu jeder Zeit möglich. Digitale Informationen sind dabei zunehmend Basis unserer Kaufentscheidungen. In der Supermarktwelt von morgen spielen Effizienz, künstliche Intelligenz, digitale Steuerung und Erlebnis eine große Rolle. Nur eines gibt es darin nicht mehr: Anonymität.